einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hisopen und hielten es ihm da zum Munde. Nahm nun Jesus den Essig genommen, uns Judas Sieg mit Mann. Erhält uns Judas Sieg mit Mann. Erhält uns Judas Sieg mit Mann. Und schließt den Kampf, und schließt den Kampf, und schließt den Kampf. Thank you. Oh.